Würden Sie jetzt den Film starten? Eine Blockbuster-Produktion mit einer teuflisch unberechenbaren Handlung. Wer hätte Ihren Fackelangriff im Jekaterina-Tunnel vorhergesehen? Der Zug ist die Welt. Wir sind die Menschheit. Zumindest könnte man den Eindruck bekommen bei dem Paukenschlag, mit dem die Filmgeschichte beginnt. Die Gebrüder Lumière ließen 1895 einen Zug in einen Bahnhof einfahren. Und die Kinozuschauer sprangen von ihren Plätzen, weil sie Fiktion noch nicht als Fiktion erkennen konnten. Ach, all diese Züge auf diesen tausenden und abertausenden Schienenkilometern auf Zelluloid. Platz 5. Der General von Buster Keaton. Schon im Jahr 1926 hatte sich das Kino dann zum perfekten Erzählmedium gemausert. Mit allen Tricks, bei Buster Keaton mit zwei großen Hauptdarstellern, ihm selbst und einer Lokomotive namens General. Mitten im amerikanischen Bürgerkrieg die Jagd nach dem entführten General, perfekt und vollkommen inszeniert, mit grandiosem Timing, jeder Menge Slapstick und Action. Und die Keatonsche Körperkunst ist eines Jackie Chans würdig. Masterpiece. Fakt ist nun mal, dass wir alle in diesem verfluchten Zug festsitzen. Platz 4, Snowpiercer von Bong Joon-ho. Der Zug ist ein geschlossenes Ökosystem. Alles muss ausbalanciert sein. Die Menschheit hat sich selbst vernichtet, bis auf eine Handvoll. Die versucht, die neue Eiszeit in einer Art Arche auf Schienen zu überleben, die als Perpetuum mobile um den Planeten jagt. Dieser Zug des Lebens erweist sich als düstere Science-Fiction-Metapher einer Klassengesellschaft, in der der Mensch dem Menschen ein vollkommener Wolf ist. Eine intelligente wie gnadenlose filmische Dystopie. Platz 3. Der Fremde im Zug von Alfred Hitchcock. Der zunächst ganz normale Reisezug als Ort außerhalb der Normalität wegen seiner Anonymität. Ein Reisender trifft einen anderen und kann, man sieht sich ja eh nie wieder, die eigenen Abgründe hemmungslos preisgeben. Guy lernt Bruno kennen. Es ist so einfach. Zwei Männer treffen sich zufällig. Mit jedem Reisekilometer wird die Begegnung unheimlicher und offener. Jeder von ihnen hat nun jemanden, den er loswerden will. Tauschen Sie die Morde aus. Sie begehen meinen Mord und ich den ihren. Der Zug als Raum jenseits von sozialer und moralischer Verortung. Eben, man sieht sich ja nie wieder. Ja, es könnte klappen mit diesem Mordtausch, flackert es in den Augen des Biedermannes. Kein lichtes Menschenbild, das Patricia Highsmith in ihrem ersten Roman entwirft. Und Raymond Chandler, der für Alfred Hitchcock diesen Film schrieb, fügt auch nicht viel Hoffnung hinzu an das Gute im Menschen. Platz 2. Spiel mir das Lied vom Tod von Sergio Leone. Ich muss diesen herrlichen blauen Pazifik erreichen. Der Zug. Mit meiner Eisenbahn. Die Schienen, als ob sie in diesem Western-Klassiker in der Weite einen Traumpfad bilden. Ein Mann hat den Traum, eine Eisenbahn zum Pazifik zu bauen, die Zivilisation zu bringen und exorbitanten Profit zu machen. Und nun sage ich dir was. Aus einer Stadt, die an einem Bahnhof liegt. Und da ist schon was zu machen. Hunderttausende von Dollar sind da drin. Aber dazu braucht es McBains Land mit dem Wasser für die Dampflok. Deswegen müssen die Revolvermänner mit den langen Mänteln für den Träumer ihre schmutzige Arbeit tun. Am Ende, in dieser Oper, ist er tot. Das Gesicht nicht im Wasser des Ozeans, sondern in einer schmutzigen Pfütze in der Wüste. Im Hintergrund sein Zug. Mit dem letzten Bild fährt die Kamera hoch zu den elegischen Klängen von Ennio Morricone und zeigt das Panorama eines Bahnhofs, der gebaut wird. Die Gesetzlosigkeit ist vorbei. Der Kapitalismus kann beginnen. Platz 1. Shoah von Claude Lanzmann. Die vielen Züge, die vielen Todeszüge in Shoah zeigen das Eisenbahnsystem als Infrastruktur für die industrielle Vernichtung der europäischen Juden. Keine Archivbilder zeigt Claude Lanzmann in dieser neunstündigen Dokumentation über den Holocaust, sondern lässt die Überlebenden Täter wie Opfer erzählen. In der Zeit, nachdem man diesen Film gesehen hat, wenn man Züge hört oder sie vorbeifahren sieht, lösen die sich von der technischen Materialität und von der Gegenwart ab. In der Realität werden sie plötzlich, unwillkürlich, zu filmischen Zeichen über den Zivilisationsbruch. Das hat mit der Wucht dieses Films Shoah zu tun. Dieser Effekt vergeht mit der Zeit, er lässt sich aber in der Erinnerung wiederherstellen.